Antonio Vivaldi, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach und ich, Julius Schiedert, waren quasi zusammen bei einem Konzert. Denn ich war am Samstag, dem 9.10. bei dem Konzert der Philharmonie der Solisten in Kiel-Wiek. Und der Orchesterleiter Vladik Otarian, der ursprünglich aus Armenien nach Deutschland gekommen ist, um hier ein Orchester zu gründen, verrät uns jetzt, was hinter dem Namen steckt. Ich habe überlegt, das bedeutet Liebe zur Harmonie. Ich habe monatelang darüber überlegt und selber den Namen überlegt. Ich habe den Orchesterleiter auch noch nach den Anfängen des Orchesters gefragt. Ich habe vor vielen Jahren die Idee gehabt und vor ein paar Jahren habe ich endlich das gemacht, gegründet. Und ja, bisher spielen wir schon viele Konzerte in Deutschland. Nur in Europa auch plane ich ganz viele Konzerte. Das Orchester spielt laut eigener Angabe das Beste aus allen Epochen, von Barock bis zu Moderne. Und das kann ich auch so einfach mal unterschreiben. Also das Programm am Samstag versprach einiges. Die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi, Vladik Otarian spielt die Solo-Violine und dann noch Stücke von Mozart, Brahms und Bach. Und gerade wenn man noch nicht so viel Kontakt zu klassischer Musik hat, ist so ein Konzert von einem professionellen Orchester etwas ganz Besonderes. Ich war wirklich begeistert von Anfang bis Ende. Es waren immer wieder Lieder dabei, die man auch schon kannte und das hat es einfach zu einem besonderen Abend gemacht, auch die Dynamik im Orchester zu sehen und wie die Künstler und Künstlerinnen ihre Instrumente spielen, war einfach mega cool, das mal gesehen zu haben. Und ob das Publikum auch so begeistert war wie ich, wollte ich dann auch noch herausfinden und habe mich einfach mal in die Menge gestürzt. Ich habe einige ZuschauerInnen erstmal gefragt, ob es ihnen denn gefallen hat und ob sie irgendwelche Erwartungen an den Abend hatten und ob diese erfüllt wurden. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich hatte eigentlich keine speziellen Erwartungen, aber es war auf jeden Fall ein wunderbarer Abend. Ja, also ich hatte auch keine Erwartungen. Man kannte ja die Stücke schon durchaus und es war einfach sehr, sehr schön, auch von der Location so und von der Akustik auch. Das war echt schön. Anschließend wollte ich noch wissen, ob die ZuschauerInnen auch klassische Musik in ihrer Freizeit, sage ich jetzt mal, hören oder ob das eine Ausnahme war. Also teils, teils. Eigentlich jetzt in letzter Zeit eher viel Rock und Metal. Die Klassiker aus den 80ern und 70ern, aber die klassische Musik, also gerade die vier Jahreszeiten oder Ludwig van Beethoven, ist auch eigentlich immer aktuell, oder? Ja, es ist halt immer irgendwie aktuell. Man kennt es halt auch irgendwie aus der Schule so ein bisschen und es bleibt halt einfach immer hängen, ne, und nimmt einen immer so ein bisschen mit. Das Publikum war anscheinend genauso überzeugt wie ich. Na super, dann war es ja für alle ein gelungener Abend. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch schon wieder und ich hoffe sehr, dass als nächstes Lied eine Komposition der Klassik gespielt wird. Von mir dann schon mal tschüss, aber das letzte Wort überlasse ich dem Orchesterleiter Vladik Otarian. Ich bin Vladik, viel Spaß beim Campus Radio.